Es gibt genügend Geld auf der Welt. Wenn Sie es sich versagen, lassen Sie dadurch nicht mehr für andere Leute übrig. Sie nehmen es auch niemandem weg, wenn Sie es einnehmen. Der einzige Grund, sich dafür zu schämen, wenn Ihnen jemand für ein Produkt oder eine Dienstleistung Geld gibt, ist, wenn Sie denjenigen über den Tisch ziehen oder wenn Sie auf andere Weise Schaden anrichten. Wichtig ist nur, dass Sie mit Geld dazu beitragen, dass das Leben einfacher, glücklicher, sicherer, gesünder, besser, schmackhafter, schöner, lustiger, interessanter, rücksichtsvoller oder liebevoller wird. Was auch immer Sie mit Ihrem Geld tun, steuern Sie was Gutes zur Party bei. Wenn Sie ein anständiger Mensch sind, sind unbehagliche Gefühle bezüglich Ihres erwünschten Wohlstands pure Zeitverschwendung. Genauso wie unbehagliche Gefühle in Bezug auf Geld an sich. Gierige Menschen tun gierige Dinge für Geld. Wälzen Sie daher nicht alles auf das arme Geld ab. Und geben Sie nicht ihm die Schuld für das schlechte Benehmen von Menschen. Hier kommt ein wunderbarer Denkanstoß der Autorin und Rednerin Marianne Williamson, den ich kürzlich in einem ihrer Vorträge hörte. Geld zu haben ist wie alles andere auch ein Werkzeug. Sehen Sie es als solches und betrachten Sie dabei nicht nur sich selbst. Überlegen Sie vielmehr, wie Sie zum Teil jener Dynamik werden können, in der Geld in allen Bereichen einer Verbesserung dient. Dann ist es nicht nur ein Segen, Geld zu haben, dann bringt es auch eine Verantwortung mit sich. Geld zu haben bringt eine Verantwortung mit sich. Das muss Ihr innerer Geldkritiker jetzt erstmal verdauen. Zweite Regel für den selbstbewussten Umgang mit Geld: Machen Sie sich Ihre Ausgangsposition klar. Schreiben Sie ein kleines Liedchen darüber, wie Sie zu Geld stehen. Bringen Sie all Ihre wahnwitzigen Ansichten zu Papier. Denn glauben Sie mir, wenn Sie kein Geld haben, sind garantiert ein paar davon dabei. Ihr Text könnte in diese Richtung gehen. In Wahrheit vertraue ich Geld einfach nicht. Ich hätte gern eine Menge davon, damit ich mir meine Wünsche erfüllen und große Veränderungen auf der Welt bewirken könnte. Doch ich glaube nicht daran, dass ich zu Geld kommen werde. Oder falls doch, dass es bleibt. Das hat noch nie geklappt. Mich ärgert, dass ich es brauche. Ich halte Menschen, die viel verdienen, für schlecht und glaube, dass ihnen die falschen Dinge wichtig sind. Ich ignoriere Geld, weil ich mich ungern damit beschäftige. Ich wüsste ohnehin nicht, was ich damit anstellen sollte, wenn ich viel hätte. Wenn es Ihnen leichter fällt, betrachten Sie Geld als eine Person und schreiben Sie ihr einen Brief. Unbedingt schriftlich festhalten, damit Sie etwas in der Hand haben und ansehen können. Gehen Sie ihn Satz für Satz durch und finden Sie heraus, dass Ihre Abscheu gegenüber Geld nichts als ein Schauspiel ist. Ein preisverdächtiges Drama, übrigens. Sehen wir uns einen der negativen Beispielsätze von eben mal genauer an. Ich glaube nicht daran, dass ich zu Geld kommen werde. Ist das wirklich noch nie passiert? Doch, schon. Können Sie sich ein konkretes Ereignis in Erinnerung rufen, bei dem Sie sehr wohl eine hilfreiche und erfreuliche Menge Geld erhalten haben? Ja, ich war 5 Jahre lang Grafikdesigner. Ich hatte damals viele coole Projekte, habe mit tollen Leuten zusammengearbeitet und gut verdient. Ist das sonst noch mal vorgekommen? Haben Sie ähnliche Jobs gehabt, Geldgeschenke oder Dividenden erhalten? Ja. Können Sie 5 bis 10 bedeutsame Gelegenheiten aufzählen, bei denen Sie zu Geld gekommen sind? Ja. Wenn Sie also bereits so viele Male zu Geld gekommen sind, wäre es dann nicht möglich, dass das erneut passiert? Ja. Können Sie Ihre Überzeugung von »Ich werde nicht zu Geld kommen« in »Ich werde zu Geld kommen« ändern? Na gut. Jetzt, wo Sie die Wahrheit erkannt haben, malen Sie sich aus, wie es sich anfühlt. Stellen Sie sich vor, wie Sie so viel erhalten, wie Sie benötigen und wie Sie es ausgeben. Spüren Sie es am ganzen Körper. Wandeln Sie Ihren negativen Glaubenssatz »Ich werde nicht zu Geld kommen« um in »Ich komme ständig zu Geld«. Wiederholen Sie diese Affirmation ständig, laut und leise. Schreiben Sie sie auf. Lesen Sie sie immer und immer wieder. Kleben Sie sie an Ihren Badezimmerspiegel. Prägen Sie sich die Affirmation ein, bis sie Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und noch ein Beispiel. Mich ärgert, dass ich Geld brauche. Warum? Weil ich nie genügend habe, um das zu tun, was ich gern möchte. Stimmt das? Reicht Ihr Geld nie für das aus, was Sie gern hätten? Na ja, ein paar Mal war schon genug da. Ist es also wahr, dass Sie nie genügend Geld haben, um zu tun, was Sie tun möchten? Nö. Und wenn Sie das nötige Geld haben, ärgert es Sie dann auch, dass Sie es brauchen? Eigentlich nicht. Wie fühlt es sich an, wenn Sie genug davon haben, um sich oder jemand anderem einen sehnlichen Wunsch zu erfüllen? Im Grunde ziemlich cool. Ist es also wahr, dass es Sie ärgert, es zu brauchen? Nein. Sobald Sie sich bei dieser satten Lüge ertappt haben, malen Sie sich aus, wie Sie großzügig Geld ausgeben. Für sich selbst, für geliebte Menschen, für einen guten Zweck, der Ihnen am Herzen liegt. Spüren Sie, wie sich das anfühlt. Stellen Sie sich vor, wie Sie das Geld bekommen. Fühlen Sie, wie Sie von tiefer Freude erfüllt werden. Seien Sie dankbar dafür, dass Geld so ein tolles Werkzeug ist und Ihnen so viel Wohlbefinden verursacht. Ersetzen Sie die erfundene Geschichte "Es ärgert mich, dass ich es brauche" durch "Ich bin dankbar dafür, dass Geld mich ein so wunderbares Leben führen lässt." Bringen Sie Ihr Verhältnis zu Geld ins Lot. Pflanzen Sie Ihren bankrotten Hintern auf einen Stuhl und verfassen Sie einen Brief ans Geld. Gehen Sie ihn Satz für Satz durch, so wie ich eben. Tun Sie das wirklich, bitte. Und formulieren Sie ein paar neue Affirmationen zum Thema Geld. Wiederholen Sie diese und lassen Sie auf sich wirken. Denken Sie im Alltag daran, wie toll, toll, toll Sie Geld finden. Mussten Sie beim letzten Satz einen Würgereiz unterdrücken? Sie kämpfen hiergegen ganz tief in Ihrem Innersten verankerte Überzeugungen. Geld ist für die meisten Menschen ein emotionsgeladenes Thema. Daher müssen Sie Zeit investieren, wenn Sie Ihre Probleme überwinden und endlich Geld verdienen wollen. Sie stellen eine Geschichte auf den Kopf, die mit Blut niedergeschrieben wurde, mit Ihrem Blut und dem der Generationen vor Ihnen. Eine Geschichte, die Sie Ihr Leben lang geglaubt haben. Daher kostet es Sie auch einiges an Anstrengung, sie umzuschreiben und die Änderungen umzusetzen. Dritte Regel für den selbstbewussten Umgang mit Geld: Machen Sie sich klar, wo Sie hinwollen.